ein hin und her flatternder Schmetterling, ohne Sorge und Wunsch meines Menschenwesens unbewusst. Plötzlich erwachte ich und da lag ich wieder ich selbst. Nun weiß ich nicht, war ich da ein Mensch, der träumt, er sei ein Schmetterling, oder bin ich jetzt ein Schmetterling, der träumt, er sei ein Mensch. Zwischen Mensch und Schmetterling ist eine Schranke. Der Übergang ist Wandlung genannt.